Okay, we've probably all seen the news about wir haben wahrscheinlich alle die Nachrichten ein bisschen geschaut. What happened in Connecticut. Und haben gesehen, was in Connecticut passiert ist. And I don't know how many have you heard about the massacre in the school in Connecticut on Friday? Habt ihr das gehört über dieses Massaker dort in dieser Schule am Freitag? A 20-year-old gunman slaughtered 20 children and 6 adults in an elementary school. Jemand, der 20 Jahre alt war und bewaffnet war, hat 27 Kinder in der Schule massakriert. One of the worst mass shootings in US history. Eines der schlimmsten Massenschießereien in der gesamten Geschichte. The children were between 5 and 10 years old. Die Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Just look at some of these pictures and the intense grief. Schaut einmal diese Bilder und einfach diese intensive Trauer. It's just unbelievable. Could you imagine your child's gone from some madman? Könnt ihr euch das vorstellen? Euer Kind. Und da ist ein Verrückter, schießt auf sie und das Kind ist tot. This girl right here, she lost her sister. Diese junge Frau hat ihre Schwester verloren. And probably this next photo, that's probably her sister. Und das ist wahrscheinlich ihre Schwester. So let's just pray for that community right now. Lass uns einmal für diese Leute dort beten. Father in heaven, we pray for these people in Connecticut. Vater, wir bitten für diese Leute in Connecticut. On this Sunday morning. An diesem Sonntagmorgen. That's coming for them in 6 hours. Der in 6 Stunden einfach für sie anbrechen wird. We just pray, Father, for your peace and. Wir bitten dich um deinen Frieden. Somehow in this ridiculous tragedy. Dass da hineinkommst in diese irgendwie lächerliche Tragödie. And so unfortunate. Es ist einfach so unglücklich, so unverständlich. And Father, we pray for children in Africa today. Und wir bitten auch für Kinder in Afrika. 25,000 who die every day. Das sind 25,000, die jeden Tag sterben. Tragedy all over the world. Tragödien spielen sich ab in der ganzen Welt. Our brothers and sisters in Yodok prison this morning. Wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern in diesem Gefängnis in Nordkorea. In North Korea and the other 5 prisons. Und in den anderen 5 Gefängnissen dort. 200,000 prisoners, we pray for them today. Etwa 200,000 Gefängnisinsassen dort. And our brothers and sisters around the world. Und wir bitten auch für die Brüder und Schwestern in der Welt. Bless this message to our hearts, I pray. Lass diese Worte, diese Botschaft einfach zu einem Segen sein in unserem Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I was reading through Revelations this week. Diese Woche habe ich durch die Offenbarung gelesen. Because we had a pastor's meeting this week. Wir hatten ein Pastorentreffen. And I don't like to debate when Jesus is coming with another pastor. Ich mag da keine Debatten führen darüber, wann Jesus wiederkommt, mit einem anderen Pastor. Everyone can have their own opinion. Jeder kann da seine eigene Meinung darüber haben. But I was listening to him debating somebody else as I was doing something else. Ich hörte so zu, wie er mit jemand anderem darüber debattierte, während ich eigentlich mit etwas anderem beschäftigt war. And what I heard, I could not hold myself from answering. Was ich da hörte, das hat mich also so bewegt, dass ich eigentlich mich nicht zurückhalten konnte, dazu auch eine Antwort zu geben. I just said across the room, you cannot do that to the scripture. Und ich saß so da drüben und dann sagte ich, na, das kann man der Schrift nicht antun. You cannot spiritualize away truths that are black and white. Man kann nicht einfach so Dinge spiritualisieren und sie damit hinwegnehmen, die doch da schwarz auf weiß stehen. If you're going to do that to that text, wenn du das diesem Text antust, then how do we know there were 12 apostles? How do we know? Woher wissen wir dann, dass da 12 Apostel gab? Maybe it was 40, but he only said 12. Vielleicht waren es 40, aber 12 hat er gesagt. How do we know there's 3 persons in one God? Maybe there's 10. Woher weiß ich, dass da eine Trinität ist, 3 Personen in Gott? Vielleicht sind es doch 10. We cannot spiritualize the Bible away. Wir können da die Bibel nicht einfach so wegvergeistlichen. So I read through the book of Revelations. So habe ich einfach dieses Buch der Offenbarung einmal ganz durchgelesen. I was just meditating and it really, really touched me. Und ich habe darüber meditiert und nachgesinnt und es hat mich sehr, sehr berührt. And 2 chapters in particular that are so powerful. 2 Kapitel, die einfach so kräftig und mächtig sind. And I want you to listen. Ich möchte, dass ihr einfach einmal zuhört. Because in these 2 chapters, denn in diesen beiden Kapiteln, the Apostle John is going to have a vision. Der Apostel Johannes eine Vision. But it's not just going to be a vision. Es ist aber nicht einfach nur eine Vision. It's going to turn into a nightmare. Es wendet sich zu einem Albtraum. And you see how it will progress. Und ihr könnt dann sehen, wie das da fortschreitet. Have you ever had a nightmare? Hattet ihr jemals einen Albtraum? And in that nightmare, people that are in your immediate family are not in the nightmare. Und Leute, die direkt eurer engsten Familienkreis angehören, sind nicht in diesem Albtraum. When I was 18, I gave my life to Christ. Als ich 18 war, habe ich mein Leben Christus gegeben. In 1976, in September. 1976, das war im September. Because I was so aggressively evangelizing everybody, everywhere. Weil ich da so offensiv war, im Evangelisieren, überall wo ich hinkam. Hitchhikers. Leute, die ich mitnahm. People I worked with. Leute, mit denen ich zusammen arbeitete. All of my relatives. Meine ganzen Verwandten. And especially my friends at parties. Insbesondere meine Freunde bei Partys. After about 3 months, I didn't drei Monaten have any more friends. Hatte ich keine Freunde mehr. And by January, dann im Januar, the middle of January, Mitte I did Januar, not have one friend on planet Earth. Da war nicht mehr ein Freund mehr übrig, den ich auf der Erde hatte. I didn't know any other Christians. Ich kannte keine anderen Christen. Except the few that led me to Christ at the university. Außer diesen paar, die mich da zu Christus geführt hatten bei der Universität. But they lived far away. Aber die wohnten ja weit weg. I didn't have a church. Ich hatte keine Gemeinde. I didn't know any other believer except myself. Ich kannte keine anderen Gläubigen, nur mich. I didn't have any friends. Ich hatte keine Freunde. For about a 5 week period, I did not have one person I could talk to. Es war so eine Periode von 5 Wochen und da gab es nicht eine Person, mit der ich mich richtig austauschen konnte. Really, really lonely time. Und das war diese Zeit der Einsamkeit. And sometimes I dream that I'm back there. Und manchmal habe ich so Träume, dass da wieder zurück muss. And even though I know all of you, und obwohl ich euch alle kenne, and even though I've been married 30 years, und obwohl ich seit 30 Jahren verheiratet bin, you are not in the dream. Seid ihr nicht in diesem Traum. And there's no recall of you. Und irgendwie kann mich in dem Moment nicht an euch erinnern. And the dream is so powerful. Und dieser Traum, ist so kräftig. I begin to cry in the dream. Dass ich anfange zu weinen, zu schreien in diesem Traum. Because I'm just lost in the world. Ich bin völlig verloren in der Welt. I don't know where to go. I have no direction. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe überhaupt keine Orientierung. I don't have any friends. I'm keine Freunde. Just driving my car around and ich fahre so umher. And crying. Und ich weine. And then I wake up. Dann wache ich auf. In a cold sweat. In kaltem Schweiß. And I look over and there's Mary. Und ich schaue zur Seite und da sehe Mary. And I schläft. I snuggle up to her. Und ich schmiege mich so an and sie. And I just say thank you Jesus. Thank danke, you. Jesus. Danke Jesus. Thank you that it was only a dream. Danke, dass das nur ein Traum ist. Now the Apostle John is going to have a vision that becomes a nightmare. Und der Apostel Johannes, hat eine Vision, die sich dann zu einem Albtraum entwickeln wird. And God sets this up to teach him something. Und Gott hat das alles so arrangiert, um ihm damit etwas zu lehren. To teach him to be thankful. Um ihn zu lehren, dankbar zu sein. And this dream, this vision is to teach us to be thankful. Und diese Vision soll dazu dienen, uns Dankbarkeit zu lehren. Because sometimes we have to lose something before we realize what we had. Manchmal müssen wir etwas verlieren, bevor wir erkennen, was wir eigentlich hatten. Sometimes we make trouble in a church. Manchmal bereiten wir Schwierigkeiten in einer Gemeinde. And then we don't realize what we had. Dann erkennen wir gar nicht, was wir da hatten. We have trouble. We make trouble with our mate. Wir bereiten da Schwierigkeiten unserem Partner, unserem Ehepartner. We're insensitive. We're unkind. Wir haben da irgendwie nicht diese Feinfühligkeit, die es da braucht. We're not loving. Wir sind nicht liebevoll. And suddenly they're gone. Plötzlich sind sie weg. They walk out the door. They die, or something happens. Sie gehen einfach raus zur Tür. Und dann sterben sie, etwas passiert. We live in regret the rest of our life. Und dann leben wir in Bedauern. Den Rest unseres Lebens. 1 John chapter 2 verse 28. 1. Johannes Kapitel 2 Vers 28. It says that some of us will be ashamed when Jesus comes back. Und da heißt es, einige da beschämt sein werden bei dem Wiederkommen Jesu. That when he appears, wenn da dann erscheint, and we are brought into his presence, und wir da hineingeleitet werden in seine Gegenwart, we shun away from his presence, even though we're now in his presence. Dass es sein kann, dass wir zurückweichen von seiner Gegenwart, obwohl wir ja genau in seiner Gegenwart sind. Because we didn't live a thankful life. Weil wir kein dankbares Leben gelebt haben. Now I'm going to do something I haven't done before. Ich werde etwas machen, was ich noch nicht zuvor gemacht habe. But I think it will be fine. Aber ich glaube, es wird gut sein. I'm going to read chapter 4 first. I just want you to listen. Ich werde Kapitel 4 lesen und hört einfach zu. Because it sets the tone for chapter 5. Denn es ist einfach eine Einstimmung für das Kapitel 5. In chapter 5 we're going to look at the verses on the screen. In Kapitel 5 werden wir uns dann genau die Verse auf dem Bildschirm anschauen. But just listen. Aber hört erstmal zu. This is the Apostle John. Der Apostel Johannes. Then as I looked, I saw a door standing open in heaven, and the same voice I heard before, which spoke to me like a trumpet blast. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte. And the voice said, "Come up here, and I will show you what must happen after this." Komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. He's going to show him the future. Er zeigt Zukunft. And instantly I was in the spirit. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. And I saw a throne in heaven. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. And someone sitting on it. Und auf dem Thron saß jemand. Someone. Jemand. He doesn't say God. Er sagt nicht Gott. Doesn't say the Father. Er sagt nicht der Vater. He's in like a dream. He's in a vision. Er ist in einem Traum, in einer Vision. All the pieces are not there. Die Puzzleteile kommen noch nicht zusammen. It's almost like he's blinded somehow. It's like er ist immer noch irgendwie verblendet. One of our dreams where we don't remember we're married. We're just like wie ein Traum, wo wir nicht daran erinnern, dass wir verheiratet sind. And he sees heaven. Er sieht den Himmel. Just says, I saw someone sitting on the throne. Da ist jemand auf dem Thron. The one sitting on the throne was as brilliant as gemstones. Von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten. Like jasmine, like carnelian. Oder Karneol. And the glow of an emerald circled his throne like a rainbow. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd. 24 thrones surrounded him. 24 Throne standen um ihn herum. 24 elders sat on them. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste. They were all clothed in white and had gold crowns on their head. Die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. And from the throne came flashes of lightning and rumbling of thunder. Und von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. And in the front of the thrones were 7 torches with burning flames. 7 Fackeln brannten vor dem Thron. In the front of the throne was a shiny sea of glass. Und die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah aus wie ein gläsernes Meer. Sparkling like crystal. Und war von kristallener Klarheit. And in the center and around the throne were 4 living creatures. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Each one covered with eyes, front and back. Die alle bedeckt waren mit Augen vorn und hinten. Now this is reality and imagery all together. Das ist Realität, Wirklichkeit und gleichzeitig eine Vision. It's like in a dream. Wie in einem Traum. The first of these living beings was like a lion. Das erste dieser 4 Wesen war wie ein Löwe. Like a lion. It wasn't like a lion. Wie ein Löwe. The second was like an ox. Das zweite wie ein Stier. The third had a human face. Das dritte hat das Gesicht eines Menschen. And the fourth was like an eagle. Und das vierte sah aus wie ein Adler. Each of these living beings had 6 wings. Jedes dieser 4 Wesen hatte 6 Flügel. Sounds like some kind of a hybrid seraphim. Das schaut aus wie ein Hybrid eines Seraphims. Their wings were covered all over with eyes inside and out. Und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Day after day, night after night, they kept on singing. Tag und Nacht sangen diese Wesen immer wieder aufs Neue. So he was there for a while. Er war die ganze Zeit dort. They just kept singing day after day, night after night. Tag und Nacht, da sangen sie. They sang holy, holy, holy. Da sangen sie. Heilig, heilig, heilig. Is the Lord God Almighty. Ist der Gott, der Herr, der Allmächtige. We sing that sometimes. Und wir singen das manchmal. We're singing the song that angels were singing. Und wir singen dieses Lied, was auch die Engel singen. The one who always was, who is and who is still to come. Der war, der ist und der kommt. Whenever the living beings give glory and honor and thanks to the one sitting on the throne, und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt, the one who lives forever and ever, der in aller Ewigkeit lebt, the 24 elders fall down and worship the one sitting on the throne. Da werfen sie sich auf nieder und beten ihn an. You notice how he keeps saying the one? Bemerkt ihr das? Er sagt immer ihn, da ist jemand. And the 24 elders cast their crowns before the throne. Und die 24 Ältesten, sie werfen ihre Kronen vor dem Thron. This is a victory crown. Es sind Siegerkronen. This is a, if these elders represent, if these elders are Christians, wenn diese Ältesten Christen sind, die sie repräsentieren, which we don't know, but if they're Christians, was wir nicht genau wissen, aber wenn sie Christen sind, then the rapture of the church has already occurred. Dann ist die Entrückung der Gemeinde bereits passiert. Because we are in diesem Moment, them. Weil wir bei ihnen sind. Because Jesus promised two times earlier in chapter 2 and 3. Weil Jesus ja zuvor diese Verheißung gibt. That when I come, I will give you a crown. In Kapitel 2 und 3 der Offenbarung, wenn ich komme, werde ich euch Kronen and geben. They have their crown. Und da haben sie bereits ihre Kronen. So if these are Christians, also wenn dies Christen sind and not Old Testament believers, und sie nicht aus dem Alten Testament stammen, then we have already been caught up together with the Lord in our heaven. Sind wir bereits emporgerissen worden mit dem Herrn in den Himmel. Vers 11. They casted their crowns and they said, sie warfen ihre Kronen vor ihm nieder und riefen. Imagine if you don't have a crown to cast. Stellt euch vor, ihr steht dann da und ihr habt keine Krone, die ihr ihm zuwerfen könnt. Eines unserer größten Ehren, die wir haben werden, vor dem Herrn zu beugen. Du möchtest ihn anbeten von ganzem Herzen mit allem, was du bist. Und ergreifst einfach diesen Siegerkranz und du werfst ihn ihm hin. And they said, "You are worthy, O Lord God, to receive glory and honor and power." Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen. You created all things. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. And they exist because you created what you pleased. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen, so wie es dir gefallen hat. Okay, chapter 5. Kapitel 5. Then I saw a scroll in the right hand of the one who was sitting on the throne. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. There was writing on the inside and the outside of the scroll, and it was sealed with 7 seals. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. I saw a strong angel who shouted with a loud voice. Und ich sah einen mächtigen Engel. Let's go back for a moment. Go back to those pictures. John was not ignorant of what he saw in God's hand. Johannes, der war nicht unwissend dem gegenüber, was er in den Händen Gottes sah. A 7 sealed scroll. Eine Schriftrolle, die 7-fach versiegelt war. Was an extremely important document. Das war ein extrem wichtiges Dokument. In itself. Für sich selbst genommen. The Romans did it, the Jews did it. Sowas gab's unter den Römern, auch unter den Juden. For the Jews, that kind of document sealed with 7 seals could have been a title deed, normally a title deed. Zum Beispiel für die Juden konnte es so sein, dass eine Schriftrolle mit 7 Siegeln ein Eigentumsrecht versprach. And when he sees such a scroll in the right hand of God, und nun sieht er eine solche Schriftrolle in der rechten Hand Gottes. It has enormous significance. Und das hat einfach eine enorme Bedeutung. And as we see, he already sees into the meaning of it. Und während wir es so sehen, sieht er bereits hinein in die Bedeutung, die darin steckt. Because the scroll is speaking. Denn eine Schriftrolle spricht. Of God's will. Von Gottes Willen. For this earth. Für diese Erde, for his people, für sein Volk. It's God's purpose, es ist Gottes Absicht, but it's sealed, aber sie ist noch versiegelt, because of the sin of man, wegen der Sünde der Menschen. Man sinned. Der Mensch sündigte. And death came into the world. So kam der Tod in die Welt. And all of God's purpose and promises are in this scroll for und us. All die Verheißungen, alle Versprechen Gottes sind in dieser Schriftrolle für it uns represents vereint. His will. Es repräsentiert seinen Willen for his people, für sein Volk, for the earth. Für die Erde. And John realizes this. Und Johannes erkennt dies. Because you will see, watch. Ihr könnt das sehen gleich. And I saw a strong angel, he shouted. Ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief. With a loud voice. Who is worthy to break the seals of the scroll and open it? Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Vers 3. But no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll and read it. Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um then zu sehen, was darin stand. I began to weep bitterly. Dann begann ich bitterlich zu weinen. Because no one was found worthy to open the scroll and read it. Denn niemand wurde für würdig erachtet, die Buchrolle zu öffnen und den Inhalt zu erfahren. Now John is having a nightmare. Johannes hat einen Albtraum. He doesn't even identify the one on the throne as the Lord God. Er kann auch nicht mal den, der auf dem Thron sitzt, als den Herrn, den Gott identifizieren. The one on the throne. Der auf dem Thron ist. And in this nightmare. Und in diesem Albtraum. Jesus is not even in the picture. Ist Jesus nicht nur in dem Bild im ersten Moment. He's just mesmerized with what he's seeing. Er ist völlig da in diesem Albtraum gefangen. And what God is doing. Und was Gott da tut. Is God is showing him a picture. Gott zeigt ihm ein Bild of what it would be like if Jesus did not exist. Wie es sein würde, wie es gewesen wäre, wenn Jesus nicht existiert hätte. Imagine that. Stell dir das vor. Imagine. Stell dir das vor. This is why he weeps bitterly. Deshalb weint er so bitter. A strong angel steps up. Ein starker Engel tritt hervor. The scroll is in the hand of God the Father. Die Schriftrolle ist in den Händen von Gott dem but Vater. But he's not identified as God the Father. He's the one on the throne. Er ist aber noch nicht als solches identifiziert. Er ist der auf dem Thron ist. So somehow he's detached now. Irgendwie ist da so von losgelöst. In this vision, it's not the God of Abraham, Isaac and Jacob. It's the one on the throne. In dieser Vision ist nicht der Gott Abrahams, Isaac und Jakob, sondern er ist einfach der Gott auf dem Thron. And he has the scroll sealed in his hand. Und er hat diese Schriftrolle in seiner Hand. Something is happening. Da geschieht etwas. And then a strong angel cries out, "Who is worthy?" Und der starke Engel ruft aus, "Wer ist würdig?" Who is worthy? Wer ist würdig? To break the seals. Diese Siegel zu brechen. To release the plan and will of God. Who is worthy? Den Plan Gottes und seinen Willen freizusetzen, wer ist würdig? Who is worthy to release judgment on the earth? Wer ist würdig, einfach das Gericht über die Erde ergehen zu lassen? And avenge wickedness. Und Rache zu nehmen and für die Böshaftigkeit. Bring reward for the righteous. Und Lohn für den Gerechten. And an everlasting kingdom. Who is worthy? Und ein ewiges Königreich einzuführen, wer ist würdig? And the cry went out, no one. Und der Schrei kam zurück, niemand. No one is found in heaven. Niemand wird im Himmel gefunden. It implies that they were looking. Das schließt ein, dass sie da geschaut haben. Search heaven. Den Himmel erforscht haben. Is there haben. Someone here who is worthy? Gibt es jemand im Himmel, der würdig ist? No. Nein. Then search the earth. Dann schaut auf der Erde. Is there someone who is worthy? Gibt es da jemanden, der würdig ist? And John's listening to this. Johannes hört sich das an. No one was found on earth. Niemand wurde auf Erden gefunden. Then search under the earth. Dann unter der Erde. There should be someone worthy. Es muss doch jemanden geben. Our whole future. Unsere ganze Zukunft hängt davon ab. Purposeless. Es wäre sonst sinnlos. Someone must be found worthy. Es muss doch jemand gefunden werden, der würdig ist. And he began to weep bitterly. Und er fing an zu weinen bitterlich. Like we saw these people weeping for their children. Wie wir diese Menschen gesehen haben, die geweint haben um ihre Kinder. He began to weep bitterly. Und bitterlich weinte er. As I was meditating on this last night. Als ich darüber nachdachte gestern Abend. I began to weep. I was crying. Ich fing an zu weinen und zu weinen. I just was laying on the couch and I put myself in John's shoes. Ich lag da auf dem Sofa und ich habe mich da hineinversetzt in Johannes. I just imagined that there was no Jesus. Ich habe mir einfach vorstellen müssen, dass da kein Jesus gibt. There was no one worthy. Niemand da, no der würdig gewesen wäre. Niemand konnte gefunden werden. And it seems to be set up to teach John and us something. Und das war so arrangiert, um Johannes und uns etwas zu lehren. John wept bitterly out of hopelessness. Johannes weinte bitter aus Hoffnungslosigkeit. And then it says this. Und dann steht da Folgendes. But one of the 24 angels said to him. Doch einer der Ältesten sagte zu mir. Seems like everybody was in on it. Es scheint so, als wenn alle Bescheid wussten. Alle Stop dabei weeping. Waren. Weine nicht. Look. Schau. John, stop weeping. Johannes, hör auf zu weinen. He's just weeping and wailing. Er weinte und weinte und weinte. He is out of control. Er konnte es nicht mehr kontrollieren. Everything he believed and he hoped, everything is gone. I don't understand. Alles, was er geglaubt hat, alles, worauf er seine Hoffnung gesetzt hat, er konnte es nicht verstehen. You mean there's no hope? Keine Hoffnung? Could you picture yourself being in that nightmare? Stell dich vor, da in diesem Albtraum zu sein. He doesn't say, well, isn't there Jesus? Why don't we ask Jesus? He could do it. Er sagt nicht, oh, gibt's da nicht Jesus? Können wir nicht Jesus fragen? Der könnte es doch machen. Jesus, someone find Jesus. Lass uns nach Jesus suchen. He's not there. Er ist nicht in dem Bild. No one can be found. Niemand kann gefunden werden. If we realize what we could lose, wenn wir erkennen, was wir verlieren könnten, we cannot lose. Was wir ja nicht verlieren können. But if we realize, aber wenn wir das begreifen, how much God has given us in Christ, wie viel Gott uns in Christus gegeben hat, we would never be the same. Wir wären nicht mehr die gleichen. Look what he says here. Schaut, was er sagt. And one of the 24 elders said, stop weeping. Einer der Ältesten sagt zu mir, hör auf zu weinen. Look, the lion of the tribe of Judah. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda. The heir to David's throne. Der Erbe auf dem Thron Davids. Has won the victory. Er hat Amen. Den Sieg errungen. He is worthy er to ist open würdig, the scroll die Schriftrolle zu öffnen and its seven seals. Und die sieben Siegel zu brechen. He had seven horns and seven eyes. Er hat sieben Hörner und sieben Augen. Which represents the sevenfold Spirit of God. Das repräsentiert die sieben Geister Gottes. That is sent out into every part of the earth. In die ganze Welt ausgesandt sind. Don't be. Jesus doesn't really have seven eyes. I mean, like seven eyeballs. You know. Er hat nicht wirklich sieben Augen. This is true. He has seven eyes. In einer Weise ist es wahr. In a realm that we don't understand. In einer Weise, wie wir es nicht verstehen können. He sees through the Holy Spirit, the seven spirits, they are inseparable. Er sieht durch die sieben Geister, die unteilbar sind. Because the Father, Son, and Holy Spirit are one God, three persons in one God. Denn Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei Personen in einem. But when we meet him, he won't have seven eyes. Also natürlich, wenn wir ihn sehen, er wird nicht sieben Augen haben. Seven horns. Oder sieben Hörner. We'll think, oh my gosh, he's so ugly. Oh, gosh. Oh mein Gott, was ist jetzt los? I never would have imagined it. Jetzt hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das so ausschaut. I love the Lord, but ich liebe ihn, aber schau mal. I don't know which eye to look in. Ich weiß nicht, in welches Auge ich schauen soll. Okay, next verse. Then I saw a lamb that looked as if it had been slaughtered. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm, aussehend wie geschlachtet. But it was now standing between the throne and the four living beings and among the 24 elders. Aber stand nun inmitten der vier lebendigen Wesen und der Ältesten. He stepped forward and took the scroll from the right hand of the one sitting on the throne. Und er trat hervor vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das in seiner rechten Hand hielt. Can you just put yourself in John's shoes? Könnt ihr euch das da hineinversetzen in den Johannes? The thankfulness that exploded in his heart. Diese Dankbarkeit, die in seinem Herzen einmal völlig explodiert. No one was found. No one Niemand was found. Wurde gefunden. And he is weeping out of control. Und er kann sein Weinen nicht mehr kontrollieren. And then suddenly the elder says, "Stop weeping." Plötzlich sagt die Ältesten, hör auf zu weinen. Look. Schau. And then Jesus steps onto the stage. Und dann kommt Jesus. Da auf die Bühne. Could you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? Steps onto the stage and walks up to God the Father. Ja, tritt er hervor, geht vor den Vater. And with all the authority of heaven, he takes the scroll. Und mit all seiner himmlischen Autorität nimmt er und ergreift diese Schriftrolle. That's our destiny. Da ist unsere Bestimmung. That's our eternal life. Da ist unser ewiges Leben. That's our inheritance. Da ist unser Erbe. That's the future. Da ist die Zukunft. That's the judgment of the spirit of this world. Und da ist das Gericht über den Geist dieser that Welt. Is the end of the devil. Das Ende des Teufels. That is the end of wickedness. Das Ende der Boshaftigkeit. That is the beginning of righteousness. Der Beginn der Gerechtigkeit. This scroll is the beginning. I'm going to take this earth. Diese Schriftrolle, damit nimmst du den Anfang. Ich werde die Erde ergreifen und Gerechtigkeit wiederherstellen. I'm going to reign. Regieren werde ich. I'm going to judge wickedness and selfishness. Und das Böse werde ich richten und dieser Egoismus. And I will usher in the eternal kingdom. Und ich werde einführen das ewige Reich. And only he could do it. Und nur er konnte dies tun. Let's move on. Gehen wir weiter. Vers 8. And when he took the scroll, the four living beings and the 24 elders fell down before the Lamb. Und als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Each one had a harp. Jeder von den Ältesten hat eine Harfe. Maybe like electric guitar. Vielleicht eine E-Gitarre. They held gold bowls filled with incense. Außerdem hatten sie goldene Schalen, die gefüllt waren mit Räucherwerk. Which are the prayers of God's people. Das sind die Gebete von Gottes Volk. This is symbolic. Symbolisch. But it's very real. Und doch sehr real. That means our prayers are ever present before God. Unsere Gebete sind immer vor Gott präsent. And never forgotten. Und sind nicht vergessen. It's just a sum total of everything we've ever prayed for. Das ist einfach zusammengefasst, alles, wofür wir gebetet haben. They sang a new song. Wir singen ein neues Lied. With these words, mit diesen Worten, you are worthy to take the scroll and break its seals and open it. Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. For you were slaughtered, and your blood has ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. Denn du hast dich als Opfer schlachten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Vers 10. And you have caused them to be a kingdom of priests for God, and they will reign on the earth. Und du hast sie zu Mitherrschern, Königen gemacht, zu Priestern unserem Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Then I looked again, and I heard the voices of thousands of millions of angels around the throne, and the living beings and the elders. Und ich sah eine unzählbar große Schar von Engeln, tausend mal Tausende und zehntausend mal Zehntausende. Die stand im Kreis rings um den Thron und die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten und ich hörte. Verse 12. And they sang in a mighty chorus. Wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Worthy is the Lamb. Würdig ist das Lamm. Who was slaughtered. Das geopfert wurde. To receive power and riches, wisdom, strength, honor, glory and blessing. Würdig, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Verse 13. And then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and they sang. Und ich hörte alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum mit einstimmen und rufen. That can only happen in a dream. Das kann nur passieren in einem Traum. Blessing and honor and glory and power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever. Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. And the four living beings said, Amen. Und die vier lebendigen Wesen antworteten, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped the Lamb. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Christmas is coming. Weihnachten kommt. I just want to be so thankful. Ich möchte einfach so dankbar sein. That Jesus is my Lord. Dass Jesus mein Herr ist. That Jesus exists. Dass Jesus existiert. That he's there for us. Dass er für uns da ist. Thankfulness. Dankbarkeit. You notice in these chapters. Habt ihr das bemerkt in diesen Kapiteln? Thankfulness. Die Dankbarkeit. Toward God. Die Dankbarkeit gegenüber Gott. Imagine the thankfulness now in the heart of John. Stellt euch vor die Dankbarkeit, die im Herzen des Johannes jetzt ist. And notice one other thing. Und bemerkt ihr auch eine andere Sache? Nobody was worthy to release judgment. Niemand war würdig, da Gericht irgendwie ergehen zu lassen. Nobody. Niemand war gerecht zu urteilen. And yet, how much judgment do we release on the earth? Und wie viel urteilen wir doch hier auf der Erde? I'm telling you that unthankfulness and a judgmental attitude are the cancer of the church. Ich sage euch, Undankbarkeit und eine kritische, eine richtende Einstellung, sie sind einfach wie ein Krebs in der Gemeinde. Could you imagine two people getting married and they are both unthankful and self-righteous? Könnt ihr euch das vorstellen? Zwei Menschen heiraten, sie sind beide undankbar und selbstgerecht. What are the chances of their survival? Wie hoch sind die Chancen, dass sie da überleben? Could you imagine accidentally marrying someone who is completely unthankful and completely self-righteous and judgmental? Könnt ihr euch das vorstellen, dass sich jemanden heiratet, eine Person, die völlig undankbar ist und auch sehr kritisch und richtend? Thankfulness. Dankbarkeit. And forgiveness. Und Vergebung. Are the most powerful things. Sind die mächtigsten Dinge. That we can have in our life. Die wir in unserem Leben haben können. To have a non-judgmental attitude. Einfach eine Einstellung zu haben, die nicht richtet. I want to show you one more thing before we close. Ich möchte euch noch eine Sache zeigen, bevor wir abschließen. Can you go to those second coming? Go to the illustration. It's coming. Rob, those yeah, that's it. This is what was in the scroll. Das ist das, was ich da in dieser Schriftrolle verbarg. Seven seals, seven trumpets, seven bowls. Gemäß der Offenbarung, sieben Siegel, sieben Posaunen und sieben Schalen. That only Jesus has the authority to release. Und nur Jesus hat die Autorität, diese Dinge freizusetzen. The seventh seal is seven trumpets. Das siebte der sieben Siegel, in dem befinden sich dann die sieben Posaunen. The seventh trumpet is seven more bowls. Und die siebte Posaune ergibt dann diese sieben Schalen. We already see the wrath of God being released from the beginning. Und wir können gleich von Anfang an sehen, wie der Zorn Gottes sich da ergeht über die Erde von Anfang already an. In chapter 6, bereits in Kapitel 6. We see catastrophe on the planet Earth. Wir sehen, was für Katastrophen da über die Erde ergehen. Because Jesus is going to set up his kingdom. Weil Jesus sein Reich aufrichten wird. In 7 years he's going to bring judgment on the earth. Und in diesem Zeitraum von 7 Jahren ergießt sich dieses Gericht über die Erde. The bowls are the full wrath of God the Father. Und diese Zorneschalen sind dieser volle Zorn Gottes, der über die Erde geht. It really gets nasty. Und dann wird es wirklich total schlimm. And in the middle you have the 666 is released. Und inmitten dessen diese Zahl 666, the Antichrist and passiert, der Antichrist tritt auf. Unbelievable massacre already of Christians in the beginning. Und direkt am Anfang schon werden Christen ohne Ende massakriert. Now, can I just tell you something that I believe and you don't have to believe this? Kann ich euch etwas sagen, was ich persönlich glaube? Ihr müsst es nicht glauben, es ist meine persönliche Meinung. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. For his church. Für seine Gemeinde. There's three viewpoints as to when. Da gibt es drei Ansichten darüber, wann das geschehen wird. I had a discussion with a pastor on Wednesday. Am Mittwoch hatte ich da so eine Diskussion mit einem Pastor. Who believes that Christ is coming back for the church at the end of all of this. Der glaubt, dass Christus für die Gemeinde wiederkommt am Ende all dieser Gerichte. And that's called post-tribulation rapture. Und das nennt sich die Entrückung nach der Trübsal. For those who don't know what the rapture is, für die, die nicht wissen, was die Entrückung bedeutet, Paul said, I show you a mystery. Paulus sagt in paulinischen Briefen, ich zeige euch ein Geheimnis. We're not all physically gonna die. Wir werden nicht alle körperlich sterben. Jesus is gonna appear in the clouds. Jesus wird da erscheinen in den Wolken. And in the twinkling of an eye. Und in einem Augenblick. We who are mortals, werden wir, die wir sterblich sind, will become immortal. Unsterblich werden. And we will meet him in the clouds of the air. Und wir werden ihn treffen in den Wolken. The Greek word is harpazo. Das griechische Wort ist harpazo. Like we are harpooned. Wie mit einer Harpune so. In the twinkling of an eye. In einem Augenblick. Now that event is what I believe is the next event coming. Und das ist das, wovon ich glaube, dass es einer der nächsten Ereignisse sind, die kommen. That it comes before. Und zwar glaube ich, dass es vor der Trübsal some stattfinden people wird. Believe it comes in the middle. Es gibt Leute, die glauben, dass es inmitten der Trübsal and passiert. Some people believe it comes at the end. Und einige glauben, dass es am Ende geschehen wird. If you believe it comes at the end, wenn ihr glaubt, dass es am Ende geschehen wird, you really have to do a song and dance with the scripture. Dann muss man wirklich mit der Schrift ein bisschen da Slalom fahren. I said, well, if it happens in the end, what are you going to do with this? Naja, klar, Moment, was passiert denn hiermit mit der well, Schrift? That happens here. Und wie wir das einfügen? But if that happens here, what are you going to do with this? Also wenn das jetzt hierhin gehört, wie gehört das denn dahin? And what are you going to do with this? Und was ist damit? Anyway, I might want to do a class on this when the cellar is finished. Wenn der Keller fertig ist, möchte ich vielleicht eine Klasse dazu machen. I'll just close with this. Mit Folgendem abschließen. Jesus said, Jesus sagte, the coming of the Son of Man will be as in the days of Noah. Das Kommen des Sohnes des Menschen wird sein wie in den Tagen Noahs. They were eating and drinking. Sie aßen und sie tranken. Until the day that Noah entered the ark. Bis zu dem Zeitpunkt, dem Tag, dass Noah in die Arche ging. And when Noah entered the ark, the judgment of God fell. Und als Noah in die Arche ging, da begann das Gericht Gottes. I don't look at these things coming with fear. Ich schaue diese Dinge nicht mit Furcht an. I look to the future with expectation that Christ is coming. Ich schaue auf die Zukunft einfach mit einer Erwartung, dass Christus kommt. I'm not looking for Antichrist, I'm looking for Christ. Ich schaue nicht nach dem Antichristen, ich schaue nach Christus. Let's be thankful for the life we have. Lass uns dankbar sein für das Leben, was wir haben. Let's be so thankful for Jesus. Lass uns so dankbar sein für Jesus. That we have him. Dass wir ihn haben. I want you to look at one video before I close. Ich möchte, dass ihr noch mal ein Video euch anschaut, bevor wir abschließen. Just to appreciate life. Um einfach das Leben wirklich zu schätzen. Maybe there's somebody here today you've never received Jesus into your life. Vielleicht ist jemand hier und du hast noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen. Jesus came as a baby into this world. Jesus kam als kleines Kind, als Baby in diese Welt. He was conceived of a virgin. Wurde empfangen von einer Jungfrau. He was sinless. Ohne Sünde. He was the God-man. Er war ohne Sünde, er war der Gottmensch. Completely man and completely God. Ganz Mensch, ganz Gott. It says, and God became flesh. Das heißt, Gott wurde Fleisch. He died on a cross for us. Er starb am Kreuz für uns. Was butchered. Er wurde dahin geschlachtet. So that we could have eternal life with the living God. Auf dass wir ewiges Leben haben können mit dem lebendigen Gott. And it all begins with a prayer. Und das alles beginnt mit einem Gebet. Saying, God, forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Would you pray with me this morning? Würdet ihr mit mir beten, bitte? Maybe there's one or two here. Vielleicht sind ein, zwei hier. Say these words. Sag diese Worte. But speak them out quietly. Sprich sie einfach im Stillen für dich. God, forgive me. Gott, vergib mir. Please. Bitte. My foolishness. Meine Torheit. My sinfulness. Meine Sündigkeit. My selfishness. Aber diese Eigensinnigkeit. Take away my guilt. Nimm meine Schuld weg. Forgive me. Bitte vergib mir. Please. Bitte. Come into my life. Und komm in mein Leben. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Say those words. Sag diese Worte. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute früh. One day we're going to stand before the Lord. Eines Tages werden wir vor dem Herrn stehen. He's going to be in all of his glory. Und er wird sein in all seiner Herrlichkeit. We'll be worshiping. Und wir werden ihn anbeten. And we will throw our crowns before him. Und wir werden unsere Kronen vor ihn werfen. And those crowns are victory crowns. Und das sind Siegerkränze, Siegeskronen. Those are crowns where we overcame. Das sind Siegerkränze, die wir dadurch erhalten, dass wir überwunden haben. We came to situations that were impossible. Wir kamen in Situationen hinein, die einfach unmöglich erschienen. Naturally speaking. Nach natürlicher Betrachtung. And we said, God, help me. Und wir sagten, Gott, hilf mir. This is impossible for me. Das ist für mich unmöglich. I can't go any further. Help me. Ich kann nicht mehr weitergehen. Bitte hilf mir. And then God helped us. Und Gott half uns. And we won a victory. Und wir haben diesen Sieg errungen. And our crown will be the summation of all these victories. Und unsere Siegesgrenze werden einfach die Summe all dessen sein, was wir überwunden haben. And when we see him in all of his glory, und dann sehen wir ihn in aller seiner Herrlichkeit. And millions of angels worshiping him. Und Millionen von Engeln, die ihn anbeten. And the elders begin to cast their crowns at his feet. Und die Ältesten beginnen einfach, ihre Siegerkränze vor seine Füße zu werfen. You'll be happy. Und ihr werdet glücklich sein, that you served Christ with all your heart. Wenn ihr von ganzem Herzen einfach Christus gedient habt. By his grace. Durch seine Gnade. Let's pray today. Lasst uns beten heute. That God would fill our hearts. Dass Gott unser Herz füllt. With thankfulness. Mit Dankbarkeit. First and foremost. Zuerst und zuallererst. That God the Father gave us Jesus. Dafür, dass Jesus uns, dass Gott der Vater uns Jesus gegeben hat. And that God the Father is our Father. Und dass Gott der Vater unser Vater ist. Just lift your hand. Erhebt einfach eure Hände. Let's stand. Let's sing a worship song to the Lord. Lass uns aufstehen und ein Anbetungslied singen. I pray special blessing on fathers. Ich bete um einen besonderen Segen über die Väter. That you would receive the father heart of God. Dass du das Vaterherz Gottes empfangen mögest. From God, your heavenly Father. Von Gott, deinem himmlischen Vater. Maybe your earthly father couldn't give you this. Vielleicht konnte dir das dein irdischer Vater nicht geben. That doesn't mean that it has to go further into the next generation. Aber das heißt nicht, dass es weitergegeben werden muss an die nächste Generation. Because you have a heavenly father. Denn du hast einen himmlischen Vater. Who is perfect. Der perfekt ist. Who loves you unconditionally. Der dich bedingungslos liebt. And with this love, love your children. Und mit dieser Liebe, liebe deine Kinder. Especially your daughters. Ganz besonders deine Töchter. Because your daughters need your love. Denn deine Töchter brauchen deine Liebe. If they don't get it from you, they're gonna try to get it from someplace else. Wenn sie es von dir nicht bekommen, werden sie es woanders suchen. Purpose to spend time with your children. Bezwecke es, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Look at them. Schau sie an. And be so thankful that you have them. Und sei so dankbar, dass du sie hast. Don't wait for a tragedy to be thankful. Warte nicht, dass eine Tragödie passiert, bevor du dankbar bist. If you're a mother, raise your hand. Wenn du eine Mutter bist, heb deine Hand. You reflect the Holy Spirit. Du widerspiegelst den Heiligen Geist. The Holy Spirit is the comforter. Der Heilige Geist ist der Tröster. The Holy Spirit is the teacher. Der Heilige Geist ist der Lehrer. What the Holy Spirit is to you, you be to your children. Was der Heilige Geist für dich ist, das sei deinen Kindern. Spend time with your children. Verbringe Zeit mit deinen Kindern. Hold them in your arms. Halte sie in deinen Armen. If they still let you. Wenn sie dich noch lassen. And if not, just pray for them if they're far away. Und wenn nicht, wenn sie weit weg sind, dann bete einfach für sie. And Lord, we thank you for all the children who are far away from you, that they will come home. Und Herr, wir danken dir für alle Kinder, die weit weg sind von dir, dass sie nach Hause kommen werden. We believe you, Lord Jesus, that you're bringing them home. Wir glauben dir, Herr Jesus, dass du sie nach Hause bringen wirst. Home to you. Nach Hause zu dir. And we bless you with the spirit of fatherhood and motherhood. Und wir segnen euch mit dem Geist der Vaterschaft und der Mutterschaft. And God the Father is your example. Gott der Vater ist dein Vorbild. And the Holy Spirit is the one to help you. Und der Heilige Geist ist der, der dir helfen wird. And in Jesus' name I break down all walls between daughters and fathers and mothers and sons. Und in Jesu Namen brechen wir alle Mauern nieder, die zwischen den Töchtern und den Vätern und zwischen den Söhnen und den Müttern stehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. And I release love. Und ich setze Liebe frei. And that every person here would be able to express love to their children. Und dass jede Person hier fähig wird, Liebe auszudrücken den Kindern gegenüber. Because the Holy Spirit lives in you. Weil der Heilige Geist in dir lebt. And he is able to do it. Und er hat die Macht, das zu tun. I thank you and praise you. Wir danken dir und wir preisen dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You may be seated.